Okay, before we get to the message tonight, bevor wir zu der Botschaft kommen, I just want to give you a quick update on the cellar. Kurz noch die Neuigkeiten aus dem Keller. Last week I was just sharing my heart about the cellar and the need for help. Letzte Woche habe ich einfach mein Herz ein bisschen geöffnet und ausgeschüttet über die Situation im Keller und die Not, dass wir einfach Hilfe brauchen. And this week I got more help than I knew what to do with. Aber diese Woche habe ich mehr Hilfe gehabt, als ich je gedacht hätte. In the first four days, on Monday, 15 people came. I didn't expect anyone. 15 Leute, ich habe niemanden erwartet. 15 people came. 15 Leute kamen. They worked, I mean they worked. Die haben wirklich gearbeitet. And on Tuesday, 10 people came. Am Dienstag kamen 10 Leute. Wednesday, 15 people came. Am Mittwoch 15 Leute. Thursday, 5 strong people came. Am Donnerstag 5 Leute, starke Leute. Including one very strong girl. Und auch eine sehr starke junge Frau. Friday, 10 people came. Am Freitag waren 10 Leute da. We were done by Thursday already. We're just creating work on Friday. Donnerstag waren wir eigentlich schon mit der Arbeit fertig, die geplant war. Am Freitag work. Haben wir uns Arbeit ausgedacht. And then we declared and sent messages everywhere. There's no work for Saturday. Don't come. Dann haben wir erzählt, ja, bitte schön, keine Arbeit am Samstag, ist alles fertig. All the work I had to do all the way to December is already done. Alles, was ich machen wollte bis Dezember, ist es fertig. So I'm in bed on Saturday morning, just enjoying a day off. Samstag früh bin ich im Bett und genieße einfach meinen kleinen Tag. And then I get a phone call. Dann bekomme ich einen Anruf. We're here to work. Wir sind hier, wir wollen arbeiten. There's no work. Das ist keine Arbeit. We're gonna work. We're here to work. Nein, wir sind hier zum Arbeiten. Wir werden arbeiten. I'll be right there. Okay, ich werde da sein. So eight more people came, despite everything. Leute kamen. And we worked 3 hours. Wir haben so drei Stunden gearbeitet. I found work. There's work. Ich habe noch Arbeit gefunden. And a 12-year-old came. Ein 12-jähriger kam. So I just have a very short video, just to give you an idea of how we can fill a container in 90 minutes. Um mal zu sehen, wie man einen Container in 90 Minuten füllen kann. Just a few of the people that were there. Nur ein paar der Leute, die dort waren. Schaut. So tomorrow, I'm waiting for a Stadiker, and I'm waiting for the guy for the Entlüftungskanäle. I need some, and to speak with the Baumeister, what we're going to do. Also morgen warte ich auf den Statiker, dann der die Lüftungssysteme macht. If you're kind of skilled at building now, wenn du geschickt bist als Handwerker tatsächlich, you can send me a text. Dann schick mir ein SMS. When you can help me, I'm going to do the canäle. Next. Die Lüftungskanäle werden vorbereitet. All the way across the cellar. Einmal so quer durch den Keller. And then the pipes. Und dann die Verrohrung. Very, very exciting, encouraging. Thank you. Okay, so we're talking about the five purposes of God. Wir sprechen über die fünf Zwecke Gottes. And let's continue. Father, bless these words. Vater, bitte segne diese Worte. I ask in Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Nobody says it better than Rick Warren. Niemand sagt es besser als Rick Warren. So I'm using his book, The Purpose-Driven Life. Also nehme ich sein Buch, dieses Leben mit Vision. Last week we reviewed the first eight days of the 40 days of his book. Letztes Mal war Wiederholung von den ersten 8 Tagen, von den 40 Tagen in seinem Buch. And we're focusing on worship. Und wir konzentrieren uns jetzt auf die Anbetung. The five purposes are worship. Die fünf Zwecke der Anbetung. Then fellowship. Oh, sind Anbetung, Gemeinschaft, then discipleship, Jüngerschaft, then ministry, Dienst, and mission. Und Mission. And so worship is the most central, most important of the five purposes. Und zentral bei all diesen Zwecken ist natürlich die Anbetung im Mittelpunkt. Everything flows from there. Denn alles kommt hervor aus der Anbetung. So let's have a review, just a quick review from last week. Eine Wiederholung. Day one, it all starts with God. Es alles beginnt bei Gott. It's not about me. Es geht nicht um mich. You can buy the book from the bookstore or wherever. Ihr könnt das Buch kaufen. It's in English, German. Es gibt's im Englischen, im Deutschen. There was a survey in America among pastors. Es gab eine Untersuchung unter Pastoren in ganz Amerika. And they were Umfrage. Ja, eine Umfrage. They were asked what the most impactful book that they have in their library for their church. Es war die Frage, was ist das Buch, was am meisten einfach die Gemeinde beeinflusst hat and in ihrer Bibliothek? The book mentioned the most was this one. Und das Buch, was okay. da am meisten erwähnt wurde, war eben dieses. We were born by his purpose and for his purpose. Wir sind geboren durch seinen Zweck und für seinen Zweck. Day 2. Tag 2. You are not an accident. God made you for a reason. Du bist kein Zufall. Gott hat dich aus einem Grund erschaffen. Day 3. What is driving you or what drives you? Was motiviert dich? Was treibt dich an? Living on purpose is the path to peace. Nach seinem Zweck zu leben ist der Pfad, der in den Frieden führt. Day 4. Made to last forever. Geschaffen, um für immer zu sein. There's zu leben. More to life than just here and now. Es gibt mehr im Leben als nur hier und jetzt. Seeing life from God's view. Das Leben zu sehen aus Gottes Blickwinkel. Life is a test and a trust. Das Leben ist eine Probe und auch ein Vertrauen. Life, day 6. Life is a temporary assignment. Das Leben ist eine zeitweilige Aufgabe. This world is not my home. Dieses Leben ist nicht mein Zuhause. Day 7. Tag 7. The reason for everything. Der Grund für alles. It's all about him. Es geht alles um ihn. Day 8. You were planned for God's pleasure. Du bist geschaffen zu Gottes Wohlgefallen. Here it is. Living for his pleasure is the first purpose of your life. Zu leben, um ihm zu gefallen, ist der erste Zweck in deinem Leben. And here's our principle. Hier kommt unser Prinzip. Anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Was auch immer du tust, was Gott Gefallen bereitet, Freude bereitet, ist eine Handlung der Anbetung. Romans 12:1. Römer 12, Vers 1. By the mercies of God, present your bodies a living and holy sacrifice. Ich bitte euch bei der Barmherzigkeit Gottes, gebt eure Leiber als ein lebendiges und heiliges Opfer dar. Where does it start? Wo beginnt das? By the mercies of God. Es beginnt bei der Barmherzigkeit Gottes. It starts with forgiveness. Es beginnt mit Vergebung. With cleansing. Mit Reinigung. With a new start. Mit einem Neubeginn. Every day. Jeden Tag. By the mercies of God. Durch die Barmherzigkeit Gottes. Stellt eure Körper, eure Leiber als ein lebendiges und heiliges Opfer dar. Acceptable to God. Gott wohlgefällig. Which is your spiritual service of worship. Was euer geistlicher Dienst der Anbetung ist. Worship is not something we do on Sunday before the message. Anbetung ist nicht etwas, was wir einfach nur am Sonntag machen vor der Botschaft. It's part of it. Ist ja auch ein Teil davon. It's praise and singing together. It's awesome. Dass wir gemeinsam ihn preisen und gemeinsam singen. Worship is a lifestyle. Vielmehr aber ist Anbetung ein Lebensstil. And when we come together, wenn wir zusammenkommen, something happens. Da passiert was. Like tonight was just wonderful. Heute Abend war einfach wunderbar. Right now we're worshiping. Jetzt sind wir in der Anbetung. If we're here in faith, receiving from God. Wenn wir hier im Glauben sind, um von Gott zu empfangen. If you are focusing on his word and receiving. Wenn du dich ausrichtest auf sein Wort, um es zu empfangen. It brings pleasure to God. So gibt es Gott einfach eine Freude, ein Wohlgefallen. What you do after the service. Was ihr macht nach dem Gottesdienst. Can bring pleasure or displeasure to God. Kann ihm Freude bereiten oder missfallen. If you're here looking to pick up a girlfriend, that's the only reason you're here. Und wenn der Grund dafür, dass du hier bist, einfach nur ist, jemand abzuschleppen, ein Mädel. They do come. We know they come. Die kommen. And we watch them. Und wir schauen da genau. And we have the guys, the boys are watching them. Und die Jungs, die schauen da schon. Die schauen. They do come. They're die werden not, kommen. Okay. Day 9. Tag 9. Before that. Okay. Here's 2 Corinthians 5, 9. 2. Korinther 5, Vers 9. Can you give me my notes? Okay. Okay. God loves us. Gott liebt uns. It doesn't mean that God's necessarily pleased with us. Das bedeutet nicht, dass Gott einfach momentan so Freude an uns hat. He's absolutely pleased that we're in Jesus. He's pleased forever for that. Er freut sich so sehr, dass wir in Jesus sind und das ist eine ewige Freude für ihn. But with what we say or do or think, he's not always pleased. Aber was wir so sagen, tun oder auch denken, das bereitet ihn nicht immer die Freude. And so God is looking for true worshipers. So schaut Gott nach wahrhaftigen Anbetern. In John chapter 4 verse 24. Johannes Kapitel 4, Vers 24. People who will worship him in spirit. Menschen, die ihn anbeten im Geist. By the power of the spirit. Durch die Kraft des Geistes. By spirit and truth. Durch Geist und Wahrheit. According to truth. Gemäß der Wahrheit. In the spirit. Im Geist. This is what God's looking for. Danach schaut Gott. Now 2 Corinthians chapter 5. 2. Korinther Kapitel 5. We can stay with these verses. Slide 9. Okay, never mind, forget it. Okay, Paul says 2 Corinthians 5, 9. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 9. We can just stay with the, I'm going to be up there all night. 2 Corinthians 5, 9. Our goal is to please him. Unser Ziel ist es, ihm zu gefallen. Whether we're in the body or in the spirit. Ob wir nun im Leib sind oder im Geist. Whether we're here or in heaven. Ob wir hier sind oder im Himmel. Our goal is to please him. Unser Ziel ist es, ihm zu gefallen. 1 Thessalonians chapter 4, verse 1. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 1. Finally, dear brothers and sisters, we urge you. Schließlich, meine Brüder und Schwestern, wir drängen darauf. In the name of the Lord. Im Namen des Herrn. To live in a way that pleases God. Dass ihr leben mögt in einer Weise, die Gott gefällig ist. As we have taught you. So, wie wir euch gelehrt haben. Okay, go to slide 10. Slide 10. Okay, there it is. Our goal is to please God. Unser Ziel ist es, Gott zu gefallen. That's slide 9. Go to 10, yeah. Finally, dear brothers and sisters, schließlich, ihr Brüder und Schwestern, we urge you to live in a way that pleases God. Wir drängen darauf im Namen des Herrn Jesus, dass ihr in einer Weise lebt, wie es Gott gefällt. You live this way already. Und ihr lebt ja bereits so. We urge you to do so even more. Aber wir dringen ein in euch, dass ihr noch viel mehr in dieser Weise lebt. Okay, day 9. What makes God smile? Was lässt Gott lächeln? What God wants most from us is a relationship. Was Gott am meisten von uns möchte, ist eine Beziehung. God smiles when I love him. Gott lächelt, wenn ich ihn liebe. Mark 12:30. Markus Kapitel 12, Vers 30. Love the Lord your God with all your heart. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen. With all your soul. Mit ganzer Seele. With all your mind. Mit ganzem Verstand. With all your strength. Und mit all deiner Kraft. He could have just said heart, soul, mind and strength. Könnte auch gesagt haben, der Herz, Verstand und Stärke. But notice how the Lord says with all, with all, with all, with all. Nein, aber schaut mal, er sagt mit all eurem Herzen, mit all eurer Seele, mit all eurem Verstand, mit all eurer Kraft. God smiles when we love him. Gott lächelt, wenn wir ihn lieben. But how can we love God? Aber wie können wir Gott lieben? I can't touch him. I don't know. I can't feel him. Weiß nicht, ich kann ihn irgendwie nicht spüren, ich kann ihn nicht angreifen. What do you want me to do? I mean, was soll ich jetzt tun? I can tell him I love him. Ich kann ihm ja sagen, dass ich ihn liebe. We love God by loving his love. Wir lieben Gott, indem wir seine Liebe lieben. Very simple. We just love his love. Wir lieben seine Liebe. We love his mercy. Wir lieben seine Barmherzigkeit. We love his grace. Wir lieben seine Gnade. We love him because he first loved us. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. And that pleases him. Und das gefällt ihm. He said to the church in Ephesus in Revelation 2. Er sagte der Gemeinde in Ephesus in Offenbarung Kapitel 2. You left your first love. Du hast deine erste Liebe verlassen. Your first love was that I loved you first. Deine erste Liebe war doch die, dass ich euch zuerst geliebt and habe. And you loved me back. Und ihr im Gegenzug mich geliebt habt. But you've left this. Aber das habt ihr irgendwie verloren. And somehow now you're loving me so I would love you. Und nun wollt ihr mich lieben, auf dass ich dann euch liebe? This doesn't please God. Das gefällt Gott nicht. So pleasing God takes concentration. Gott zu gefallen braucht Konzentration. Because it's by his spirit and according to truth. Denn das geschieht durch seinen Geist und gemäß der Wahrheit. There can be a lot of things that we think pleases God and it doesn't please God. Es gibt viele Dinge, von denen wir denken, dass sie Gott gefielen, aber sie gefallen ihm tatsächlich nicht. We confess our sin. Wir bekennen unsere Sünden. And we don't forget it. Aber wir vergessen sie nicht. We don't move on. Wir gehen nicht weiter. We just stay there. Wir bleiben einfach we da. We feel sorry for ourselves. Wir fühlen uns und tun uns selbst leid. Proverbs chapter 24 verse 16. Sprüche Kapitel 24 Vers 16. It says that a righteous man falls, a righteous man, not an unrighteous man, a righteous man falls 7 times. Ein gerechter Mann, nicht ein ungerechter, ein gerechter Mann, er fällt 7-mal. He falls 7 times. 7-mal fällt er. And he gets up. Und doch, er steht wieder auf. And he gets up. Er steht wieder auf. God is blessed. He smiles when we bounce back. Gott liebt es, wenn wir wieder direkt aufspringen. The devil likes to knock us down. Der Teufel, er möchte uns niederschlagen. And he likes us to watch us stay there. Er möchte nur zuschauen, wie wir da liegen. God is looking. Gott schaut. He says, get up. Come on, auf geht's. Get up. Auf geht's. Don't stay there, get up. Bleib da nicht, komm auf. Boom, we go down. Hey, komm. And we get right back up. Und wir springen direkt wieder auf. That's my man. Get das up. Ist mein Mann. Just get up, keep moving. Komm, komm, weiter. You know, we study music. Wir studieren Musik. Or we take an exam at the university. Wir haben da eine Prüfung an der Uni. We get 80% right. Wir haben 80% richtig. We don't focus on the 20% we got wrong. Wir schauen auch nicht auf die 20, die wir da verkehrt haben. And stay there for weeks. Und bleiben da für Wochen. And cry about it. Und vielleicht weinen wir drüber. Say, hey, I got 80% right. Hey, 80% ist richtig. And let's do better next time if we can. Beim nächsten Mal machen wir es besser. And let's wenn es move geht. On. Und dann machen wir aber weiter. But the devil wants us to stay and just sit there and lay there and die. Der Teufel möchte, dass wir dort bleiben, dass wir da einfach liegen bleiben und da versterben. God smiles when we bounce back. Gott lächelt, wenn wir direkt wieder aufspringen. And Jesus is washing our feet daily. Jesus wäscht unsere Füße jeden Tag. 1 John 1:9. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. If we confess, wenn wir unsere Sünden bekennen, our selfishness, whatever it is, unsere Eigensinnigkeit, unseren Egoismus, he will cleanse us. Dann wird uns reinigen. And forgive us. Und uns vergeben. And Peter said, Lord, you'll never wash my feet. Dann Petrus sagt, dann nicht nur meine Füße. Then you have nothing to do with me. Okay, dann hast du nichts mit mir zu tun. Nothing to do. Nichts. If we don't let the Lord wash our feet, wenn wir es nicht zulassen, dass der Herr unsere Füße it's wäscht, by his mercies that we become living sacrifices. Es ist ja durch seine Barmherzigkeit, dass wir lebendige Opfer werden. Let him wash your feet. Lass es zu, dass er die Füße wäscht. Don't hide your feet from him. Halt eure Füße nicht zurück von ihm. He knows they're dirty. Er weiß, sie sind dreckig. We know they're dirty. Wir wissen, sie sind dreckig. He knows they stink. Er weiß, sie stinken. We know they stink. Wir wissen, dass sie Everybody stinken. Knows they stink. Alle wissen, dass sie Just stinken. Just let him wash your feet. Lass es zu, dass er sie wäscht. I gotta watch the video when we get to heaven. Ich möchte am liebsten das Video einmal Because sehen. Because I am sure. Denn ich bin sicher, that the other disciples were giggling and laughing when Jesus was watching Peter washing his feet. Ich glaube, dass die anderen Jünger einfach gelacht haben, sich kaputt gelacht haben, als Jesus die Füße von Petrus wusch. Big feet out with his big toenails and dirt under the toenails and just. Und da kamen die Füße hervor mit dem ganzen Dreck unter den Zehennägeln. I'm sure they were making fun of him, just laughing and having a good time. Wie sie da einfach sich den Spaß gemacht haben. And giggling and the Lord haben. Was smiling. Und er hat gelacht. All right, how many people, when we get to heaven, I don't know, but how many people think when the Lord was washing Peter's feet, he had a smile on his face? Wie viele Leute denken, dass Jesus, als er die Füße wusch bei Petrus, er einfach ein Lächeln auf How many people think he was frowning? Wie viele Leute denken, dass er da ganz ernst und böse geschaut hat? I'll get this dirt off, yeah. Where'd you get this dirt? Why are they so dirty? Unbelievable. I've never seen such stinky, smelly feet in my life. So dreckige Füße, ich habe noch nie sowas gesehen. Unglaublich. I think he was smiling. Ich glaube, er hat gelächelt. Peter was smiling. Petrus hat gelächelt. The other disciples were giggling. Und die anderen Jünger, sie haben because auch Peter's feet were so big and so ugly. Weil die Füße von Petrus waren einfach so groß und so hässlich. They were all laughing. Sie haben alle gelacht. And so hairy and calluses und so everywhere. And Jesus was just smiling. Und Jesus hat gelächelt. God smiles when we bounce back. Gott lächelt, wenn wir direkt wieder aufspringen und weitergehen. So, God smiles when we love him. Gott lächelt, wenn wir ihn lieben. Love him by receiving his love. Liebe ihn, indem du seine Liebe empfängst. Love him by loving his mercy. Liebe ihn, indem du seine Barmherzigkeit liebst. And loving his grace. Und seine Gnade liebst. His mercies are new every morning. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. He gives us a fresh start every day. Wir haben einfach einen richtigen Neubeginn jeden Tag. Like nothing had happened in the days before. Und nichts, was davor passiert ist, hat dann irgendwie noch eine Rolle zu spielen. You just gotta confess it to him. Du musst einfach nur ihm bekennen. And don't hide it. Und verberge es okay, nicht. Okay, next point. Nächster Punkt. What makes God smile? Was bringt Gott zum Lächeln? What God wants most is a relationship. Was Gott am meisten möchte, ist eine Beziehung. God smiles when I trust him. Gott lächelt, wenn ich ihm vertraue. I like this verse in the message in Hebrews 11:7. In Hebräer 11, Vers 7. By faith Noah built the ship in the middle of dry land. Im Glauben baute Noah ein Schiff inmitten der Trockenheit. That's trusting God. Amen. Das ist Gott zu vertrauen. Build a ship in the desert. Ein Schiff in der Wüste bauen. Psalm 84:11, a great promise. Psalm 84, Vers 11. Eine großartige Botschaft. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Nichts wird er zurückhalten von denen, die vor ihm aufrichtig wandeln. God smiles. Gott lächelt. When I trust him for my finances. Wenn ich ihm vertraue für meine Finanzen. When I trust him for my relationships. Wenn ich ihm vertraue für meine Beziehungen. When I trust him for the future. Wenn ich ihm für die Zukunft vertraue. Any situation we're in. Egal welche Situation wir in. I trust him for the cellar. Für den Keller. It take a miracle to finish the cellar, but I trust him for it. Es braucht ein Wunder, den Keller fertig zu machen. Not as far as aber ich vertraue work, dafür. Just as far as the finances. Nicht was die Arbeit jetzt betrifft, sondern vielmehr die Finanzen. It's not my problem, it's his problem, right? Nicht mein Problem, es ist sein Problem. All my thing is take the next step. Just do meine the next Sache step. Ist es einfach, den nächsten Schritt zu machen. Is there another day's work? Yes, there is. Just keep moving. Gibt es denn noch wieder einen keep Tag, moving, keep moving. Wo wir arbeiten müssen? Ja, weitergehen. There's pipes downstairs that someone all of a sudden bought. Plötzlich sind da die Rohre da, die jemand vielleicht gekauft hat. And it just God does it, right? Und Gott macht es. And God blesses us from off the radar screen. Und der Segen von Gott, der kommt irgendwo her, wo wir es gar nicht auf unserem Radarschirm haben. That's when we really need to trust God. When we look on the radar screen and there's no hope. Wenn wir da auf den Radarschirm schauen und da gibt es überhaupt keine Hoffnung just zu sehen. Like Noah, where's the water gonna come from? Noah sagt, na bitte, das Wasser, wo wird es herkommen? From off the radar screen. I have no idea. Von einer Stelle, wo du es nicht sehen kannst. I'm just trusting God. Ich vertraue einfach and Gott. For 120 years he built an ark in the desert. Und 120 Jahre hat er eine Arche gebaut, ein Schiff in der Wüste. And then God did it. Und dann hat es Gott gemacht. Okay, point number three. Punkt Nummer drei. God smiles when I obey him. Gott lächelt, wenn ich ihm gehorche. If you love me, wenn du mich liebst, if you love me, obey my commandments. Wenn du mich liebst, dann halte meine Gebote. Now right there, it sounds a little bit like it could be legalism. Genau dort, da klingt es irgendwie so ein bisschen wie nach Gesetzlichkeit. Okay, here's the catch. I get it. Schau, da ist der Haken. I knew it was hard. You see, I thought it was easy. Now I know. Ich hab's gewusst, da ist der Haken. Ich hab gewusst, es wird doch schwer. If you love me, now obey me. Na gut, wenn du mich liebst, dann jetzt gehorche mir. But the Lord said, my burden, my yoke is easy. The burden is light. Der Herr sagt, mein Last ist sanft und mein Joch ist leicht. He said, this is the commandment. Er sagt, das ist das Gebot. Love one another. That's my commandment. Liebt einander. Das ist mein Gebot. In Galatians 5:14. Galater 5, Vers 14. If you love one another, einander zu lieben. You fulfill everything else. Wenn ihr einander liebt, dann habt ihr alle anderen Gebote erfüllt. It's when we're selfish. Und wenn wir eigennützig sind. We begin to hurt and hurt others. Selbstsüchtig, dann fangen wir an, andere zu verletzen. He said, my burden in 1 John 5:3. My commandments are not a burden. Im 1. Johannes Kapitel 5 Vers 3: Meine Gebote sind keine Last. Love my love. Liebe love einfach my meine mercy, Liebe. Love my grace. Liebe meine Barmherzigkeit, meine love Gnade. Each other. Und liebt einander. What is the big deal? Was daran schwierig? Obey me and do that. Gehorche mir und mach das einfach. Love my love and love each other. Liebt meine Liebe und liebt einander. I took care of everything else. Ich habe auf alles andere habe mich doch um gekümmert. God loves when I obey him. Gott liebt es, wenn ich ihm gehorche. Number four. Nummer vier. God smiles when I praise and thank him. Gott lächelt, wenn ich ihn preise und wenn ich ihm danke. Look at this verse, Hebrews 13:15. Hebräer Kapitel 13 Vers 15. Through him, that's through Jesus. Durch ihn, das heißt durch Jesus. Let us continually. Lasst uns ihm ständig. Not just Sunday before the message. Ständig, nicht nur am Sonntag vor der Botschaft. Continually offer up a sacrifice of praise to God. Lasst uns ihm ständig ein Opfer des Lobpreises geben. That is the fruit of our lips that gives thanks to his name. Das ist die Frucht unserer Lippen, die seinem Namen Dank gibt. In the car. Im Auto. You can sing praise. I sing praise all the time. Kannst einfach Lobpreis singen. I sing the old songs. Die alten Lieder. I was singing this one recently. Glory, glory, glory, glory, glory. Somebody touched me. Glory, glory, glory. Somebody touched me. Glory, glory, glory. Somebody touched me. It was the hand of the Lord. While I was driving, somebody touched me. While I was passing, somebody touched me. While I was speeding, somebody touched me. It was the hand of the Lord. Let's take it up. Glory, glory, glory. And I just have fun and sing to the Lord and sing all the old songs. You know, I can't remember die alten Lieder. Because I can't remember the words to the new ones. You know? Ich kann mich gar nicht mehr dran an die Worte erinnern. Yeah, the new ones I can't remember, so I got to sing. Aber bei den neuen weiß ich nicht die neuen Worte. But I like the old ones. Die alten mag. You can sing anywhere. You can praise the Lord. Ihr könnt thank überall singen. Him. Ihr könnt ihn preisen, singen. Open your eyes in the morning danken. And say thank you, Lord. In der Früh ihm danken. Continually offer a sacrifice of praise. Ihm ständig ein Opfer des Lobes erstatten. Then when we come together to sing in church. Denn wenn wir zusammenkommen in der Gemeinde. My tank is not empty. Dann ist mein Tank nicht leer. So that the song leaders have to pull teeth. Will somebody sing with us? Is anybody here? Gibt's jemand, der hier mitsingen möchte? I'm coming up the ramp singing. Ich komme da die Rampe schon rauf zum Singen. Glory, glory, glory. Somebody touch me. Glory, glory, glory. Somebody touched me. Glory, glory, glory. Somebody touched me. It was the hand of the Lord. Can't wait for the service to start. Then you see the countdown and everybody's ready. Song leader comes up. Let's all stand. Da kommen die Songleader. Before they can say anything. Bevor sie etwas sagen können. Glory, glory, glory. Somebody touched me. Glory, glory, glory. That's how it works. I can't wait. I mean, I don't come in empty. Ich komme nicht leer. Waiting for the song leader to fill me. Und warte darauf, dass die Songleader mich füllen. You come in full. Kommt voll. Ready to release. Einfach bereit, so that we all together can bring an awesome smile to God. Auch, dass wir alle gemeinsam ein Lächeln auf Gottes Lippen and the können. Angels do a triple take. Like, die Engel machen das, wow, schau mal, like, schau mal da. Wow, what is happening down there? Was ist da los? Let's go. Okay, schau. And they land on the building, it's like, yeah, yeah. Woohoo! Demons are like scattering everywhere. Die Dämonen, sie fliehen. Praise is ascending to God. Und der Lobpreis steigt auf. Angels from all over the city are like, hey, aus der ganzen Stadt, hey. Lake Gasse 34 right now. Ja, come on. Los. Coming in from everywhere. Die kommen von I'm überall. Telling you, that's the way it is. Sag's euch. Okay, next point and we'll close. Nächster Punkt, das schließen wir ab. What makes God smile? Was bringt Gott zum Lächeln? God smiles when we use our abilities. Gott lächelt, wenn wir unsere Fähigkeiten einsetzen. I like this one. I really like that when I read that. Ich mag, that is so geht. Great. Whatever you do, Colossians 3:23. Was auch immer ihr tut, Kolosser 3:23. What do you do? Do you study? Ihr studiert? You take care of kids? Du kümmerst dich um Kinder? Are you a grandmother? Oder über, um die Großmutter? What do you do? Are you a boss, a Baumeister? Was machst du? Bist du vielleicht ein Chef? Vielleicht bist du Baumeister? What do you do? Was machst du? Whatever you do. Was auch immer du tust. Do your work heartily. Mach deine Arbeit von ganzem Herzen. As for the Lord. Wie für den Herrn. Rather than for men. Und nicht für Menschen. You're not just working for your boss. Du arbeitest nicht einfach für deinen You're Chef. You're not just studying for the teacher. Und du lernst dort nicht einfach für den Lehrer. To pass an exam, you are studying for the Lord. Du studierst für den Herrn. And God smiles. Und Gott lächelt. When you're doing it unto him. Wenn du es für ihn tust. He loves it. Er liebt es. 1 Corinthians 10:31. 1. Korinther Kapitel 10 Vers 31. Whether you eat or drink. Ob ihr nun esst oder trinkt. Do everything to the glory of God. Macht alles zur Herrlichkeit des Herrn. And one more verse and we'll close. Und noch ein Vers, und schließen wir ab. Psalm 37:23 in the New Living Translation. Psalm 37 Vers 23. This is awesome. The Lord directs the steps of the godly. Der Herr, er führt die Schritte des Gottgefälligen. Isn't that cool? He delights in every detail of their lives. Er erfreut sich an jedem Detail ihres Lebens. God, I'm having quiet time. God, here I am. Meine stille Zeit mache ich jetzt. Oh, he's having quiet time. Okay. Wow. Yeah, okay, let's focus on that for a little while. Schauen wir mal dahin. He's focused on every detail. Er hat seinen Fokus auf jeder Kleinigkeit. He enjoys richtig. Us as much as a mother enjoys a newborn. Er genießt einfach uns so sehr wie eine Mutter das Neugeborene. We are his newborns. Wir sind einfach seine neugeborenen Kinder. Every detail of our life. Er freut sich an jeder Kleinigkeit unseres Lebens. And we should know that. Und wir sollten das wissen. We can bring a smile to God in everything. Wir können ein Lächeln auf Gottes Gesicht bringen God, in allem. What I'm doing right now, I commit to you. Was ich jetzt tue, Gott, ich gebe es dir hin. I gotta study for this exam. Ich muss jetzt studieren für dieses Examen. And let it glorify you in Jesus Lass es dich name. Verherrlichen in Jesu Namen. Amen. Amen. So maybe you're here tonight, you've never received Jesus. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast noch nie Jesus empfangen. You don't know his love. Du kennst seine Liebe gar nicht. Jesus rose from the dead. Jesus ist von dem Toten aufgestanden. He's God's son. Als Gottes Sohn. And he's alive. Und er lebt. He lives right now. Er lebt jetzt. And his spirit is in this room. Und sein Geist ist hier im Raum. He promises where two or three are gathered in my name, I'm there. Er hat versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich unter he ihnen. Speaks to our hearts. Und er spricht zu unseren Herzen. He knows us. Er kennt he uns. Loves us. Er liebt uns. And he wants to embrace us. Und er möchte uns umarmen. He wants to connect with you in your heart, in your spirit. Er möchte diese Verbindung, diese Beziehung mit dir haben, in deinem Herzen, in deinem Geist. You just have to ask him to come in. Du musst ihn einfach bitten, dass er hineinkommt. He's a gentleman. Er ist ein Gentleman. He'll never force his way in. Er wird sich dann nie dir aufzwingen. Would you pray with me tonight? Würdest du mit mir beten? Maybe there's one or two or three tonight. Vielleicht sind ein, zwei hier heute Abend. If you die, you don't know where you'd go. Wenn du stirbst, du weißt nicht, wohin du gehst. Heaven is a gift from God. Der Himmel ist ein Geschenk von Gott. It's a gift from God through Jesus. Es ist einfach ein Geschenk für dich. And when you have this gift and you know it, und wenn du es empfangen hast und wenn du es weißt, your whole life changes. Dein ganzes Leben, es verändert sich. Let's pray. Lass uns beten. Can you pray a simple prayer like this? Kannst du ein einfaches Gebet beten, vielleicht so? God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir bitte. All the selfish things I've done in my life. Für all die selbstsüchtigen Dinge, diese Eigensinnigkeiten in meinem Leben. Forgive me. Bitte vergib mir. Can you say those words, God, forgive me? Kannst du diese Worte sagen? Bitte Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Fill my heart. Füll mein Herz. With understanding. Mit Verständnis. With your love. Mit deiner Liebe. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say those words? Kannst du das sagen? Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. I give you my heart. Ich gebe dir mein Herz. Come into my life. Komm in mein Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, right now I want you to keep your eyes closed. Ich möchte, dass ihr die Augen geschlossen haltet. And think of the last point. Und denkt an den letzten Punkt. God has a smile on his face. Gott hat ein Lächeln auf seinem Gesicht. When we use our abilities. Wenn wir unsere Fähigkeiten ganz einsetzen. And so we heard worship is not what we do on Sunday. Wir haben das gehört. Anbetung ist nicht das, was wir nur am Sonntag tun. But it's what we do every day. Vielmehr das, was wir jeden Tag tun. That gives God pleasure. Was Gott einfach ein Wohlgefallen bereitet. So I want you to think of an ability that God has given you. Ich möchte, dass ihr mal denkt an eine Fähigkeit, die Gott euch gegeben hat. Something that you do it really well. Etwas, was ihr sehr, sehr gut macht. Okay, you got it? Habt ihr das? And then think of what Eric Little said. Und denkt man das, was Eric Little sagte. The Scottish Olympiad runner. Der schottische Olympialäufer. Who is a missionary. Er war ein Missionar. But first he wanted to run the Olympics. Aber zuallererst wollte die Olympiade laufen. And this is what he said. Und das sagte er. God made me fast. Gott hat mich schnell gemacht. And when I run, I feel his pleasure. Und wenn ich laufe, dann erlebe ich sein Wohlgefallen. Okay, so now you want to say that to your neighbor. Sag es eurem Nachbarn. God made me such and such. Gott hat mich so und so gemacht. Hat mich zu einem was auch immer gemacht. And when I do this and this and this, und wenn ich das mache, I feel his pleasure. Dann erlebe ich seine Freude. Okay, right now. Okay. Wasn't that great? War das nicht super? So, I love it that there is no difference between secular and sacred. Ich liebe das, wenn da kein Unterschied gemacht wird zwischen dem Weltlichen und dem Geistlichen. Yeah. It's all spiritual to God. Für Gott ist alles geistlich. So if I run in the Olympics, I feel God's pleasure and God is pleased. Wenn ich in der Olympiade laufe, dann fühle ich einfach Gottes Freude und ich weiß, wie es ihm gefällt. Okay.